Krähennest Fraktionspodcast. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich unterhalte mich jetzt mit Daniel Düngel über das Thema Anstieg der Zahl von Inobhutnahmen, sagt Daniel Düngel, familienpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW. Was ist da los bei uns im Land? Zunächst vielleicht mal ganz kurz zur Einleitung nochmal für diejenigen, die es nicht ganz wissen. Wir haben eine kleine Anfrage gestellt, die im Übrigen charmanterweise aus der Basis kam, die Andrea Spiller. Bitte? Ja, darf man betonen, genau. Also da kommt durchaus Gutes. Ne? Also die Andrea Spiller hat sich da mit den entsprechenden Protagonisten zusammengesetzt und hat daraus eine kleine Anfrage gebastelt, die sehr detailliert über diese Sachen halt Nachfragen stellen wollte. Wir haben jetzt in dieser Woche die Antwort von der Landesregierung bekommen. Und da muss man eigentlich zwei Dinge sehen. Also zum einen bestätigt hier die Landesregierung, dass eben diese Zahl der Inobhutnahmen von Kindern deutlich gestiegen ist. So rund 34% ist da die Steigerung hier in Nordrhein-Westfalen von 2002 bis 2011, also innerhalb von 10 Jahren im Endeffekt. 34% mehr, das sind über 10.000 Kinder, die also irgendwann mal zeitlich befristet aus ihren Familien oder von ihren Familien getrennt wurden. Das ist also der eine objektive Part, der da halt als Zahl genannt wurde. Die Landesregierung hat da eine Menge statistische Daten geliefert. Wir haben selber wir wollten eigentlich mehr so ein bisschen auf die Ergründung so ein bisschen nachhaken und hatten da halt auch entsprechende Nachfragen gestellt. Wir wollten eigentlich auch wissen, inwieweit so diese 10.000 oder knapp über 10.000 in Obhutnahmen, ob die so alle korrekt gelaufen sind, ob das alles so berechtigt ist und so weiter. Dazu haben wir zum Beispiel überhaupt gar keine Antworten. Ich hätte nämlich als nächste Frage gestellt, was sind das denn für Anlässe, die dazu führen zu einer Inobhutnahme, denn da liegt ja dann vielleicht der Verdacht nahe, dass die Schwelle vielleicht doch ein bisschen zu niedrig ist, wobei der Hintergrund ja eigentlich sehr lobenswert ist. Vielleicht magst du nochmal eben drauf eingehen. Also ja, ganz klar, das hatte ich auch gestern das hatten wir gestern hier auch in unserer Diskussion dazu nochmal festgestellt. Es mag ja durchaus sein, dass alle 10.617, so sind es genau, in Obhutnahmen alle soweit berechtigt sind und damit Kinder, geschützt wurden. Die Gründe, warum so eine Inobhutnahme zustande kommt, die können ganz vielfältig sein. Es gibt, bei älteren Kindern und Jugendlichen, es betrifft ja den Bereich unter 18, gibt es wohl durchaus auch Fälle, wo sich Kinder oder Jugendliche selber ans Jugendamt wenden und einfach sagen, das geht bei mir zu Hause nicht, ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber das sind natürlich auch Fälle, wo eben Nachbarn, Ärzte, Schule, Polizei, was auch immer, auf Missstände in Familien aufmerksam gemacht werden oder die aufmerksam gemacht wurden und wo dann eben die staatlichen Stellen, sprich das Jugendamt, das kommunale Jugendamt an der Stelle eingreift und sich die Situation vor Ort anguckt. Wichtig ist dabei eben zu wissen, so eine Inobhutnahme ist immer nur eine zeitlich begrenzte Sache, weil natürlich geguckt wird, dass eine Lösung herbeigeführt wird, also dass entweder der Familie geholfen wird. Da muss man eben gucken, was sind das für Gründe. Das ist so ein Spektrum, das können natürlich, wirkliche Misshandlungen von Kindern oder sowas sein. Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, dass das Kind vielleicht nach ein paar Tagen wieder zu Hause ist. Das können aber natürlich einfach auch Dinge sein, die vielleicht mit finanziellen Mitteln zum Beispiel zu tun haben, dass Eltern ihre Kinder, dass sie nicht genug zu essen bekommen oder vielleicht mit verhunzten Klamotten durch die Gegend nur rennen müssen. Und das ist natürlich die Aufgabe des Jugendamtes, da an der Stelle das zu überwachen, zu kontrollieren und ja sozusagen das Kindeswohl, wie es dann so schön heißt, natürlich zu sichern und zu gucken, was können wir da tun. Kritik an der ganzen Nummer ist natürlich, dass diese Inobhutnahme, also dass ein Kind halt eben aus seiner Familie rausgenommen wird, das kann ja nur quasi das letzte Mittel sein. Und wir selber sagen natürlich, wir müssen versuchen, dass wir dahin kommen, dass wir noch viel früher an diese Familien herankommen, dass wir es gibt verschiedenste Mechanismen, es gibt Verbände, Institutionen, die natürlich ja auch helfen. Wir müssen den Kindern vermitteln, dass Kinder natürlich stark genug sind, sich zu äußern, ja, ob das jetzt in der Schule ist oder wo auch immer, zu sagen, dass da vielleicht irgendwas schwierig ist und die Kinder Hilfe brauchen. Wir müssen aber auch den Eltern natürlich helfen und den Eltern aufzeigen, es gibt Hilfsangebote für euch. Ja, da müssen eigentlich alle Beteiligten müssen halt eben wissen, wir lassen euch nicht alleine stehen. Das heißt also, die Schutzbedürftigkeit, die soll genauso bewertet werden wie vorher auch. Genau. Aber die Lösungsansätze sollen vielleicht nicht unbedingt gleich die in Obhutnahmen sein. Aber sicherlich werden die Jugendämter wegen Fällen aus der Vergangenheit jetzt sehr, sehr, sehr sensibel sein, weil ja ein paar unschöne Dinge passiert sind, wo man Jugendämtern auch viele Vorwürfe gemacht hat. Und da hätte ich ja auch als Jugendamtsmitarbeiter auch heute Sorge und würde dann eher mal sagen, bevor ich ein Risiko eingehe, dass was ganz Schlimmes passiert, müssen wir jetzt handeln. Also insofern kann ich die Jugendämter auch grundsätzlich verstehen. Ja. Also auf jeden Fall. Deswegen auch nochmal ganz klar an der Stelle, das ist überhaupt kein Vorwurf an die Jugendämter, dass die das tun, was sie machen können. Nur wir müssen halt eben gucken, kommen wir nicht da viel früher dran an die Situation. Also schon bevor überhaupt vielleicht, ich sag mal, dieser Eklat sozusagen entsteht, dass ich einem Vater, einer Mutter... Hättest du ein ganz konkretes Kind Beispiel? Irgendwie wegnehmen muss. Das ist ja... ich sag mal, gerade so Dinge, die vielleicht irgendwie mit finanziellen Dingen zu tun hat, ne? Oder dass man merkt, dass ein Kind vielleicht so ein bisschen verwahrlost oder sowas, ja. Das muss ich viel früher erkennen können. Da müssen so die üblichen Verdächtigen, also ich sag mal Ärzte, Kindergärten, sprich die Erzieherinnen oder die Lehrer in den Schulen, müssen da natürlich noch ein deutlicheres oder viel besseres Augenmerk darauf legen, dass sie einfach sehen können, hey, da stimmt irgendwas mit einem Kind nicht. Dann brauchen wir an der Stelle natürlich dann eben auch vielleicht, ich sag mal, psychologische Fachkräfte, die dann einfach auch sich mal mit einem Kind dann eben unterhalten können. Natürlich immer alles in Zusammenarbeit mit den Eltern, denn ich würde jetzt erstmal unterstellen, die Eltern sind ja nicht dann per se schlecht oder irgendwie sowas. Ich würde unterstellen, die können Hilfe gebrauchen, die wissen nur nicht, wie sie es vielleicht anpacken sollen oder trauen sich vielleicht auch nicht zu sagen, wir schaffen das gerade alleine nicht. Das sind ja genau die Punkte, wo wir aber eingreifen können. Das heißt also im Prinzip wünschen die Piraten uns, dass es doch eine Instanz dazwischen gibt, bevor es zur Inobhutnahme kommt. Ja, es gibt ja schon genug Instanzen. Also ich kann ja auch mit dem Jugendamt durchaus beraten sprechen oder wenn ich vielleicht noch den Gang zum Jugendamt dann scheue, es gibt genug Hilfsorganisationen, ob das, was weiß ich, Pro Familia, Caritas oder sonst irgendwas ist, wo ich einfach mal ein Gespräch suchen kann und einfach gucken kann, was können wir denn irgendwie an meiner Situation irgendwie tun. Also Eltern können ja auch einfach überfordert sein mit der Situation mit Kindern. Das heißt ja auch oft genug, was weiß ich, wenn vielleicht ein zweites Kind dazugekommen ist, dass dann mit dem ersten Kind das Ganze ein bisschen irgendwie schwierig wird, weil die Familie das vielleicht nicht schafft, alles so vernünftig unter einen Hut zu kriegen. Du bist selber Familienvater, du weißt, wie viel Arbeit halt auch ein Kind macht und wie zeitintensiv auch der Umgang mit Kindern ist. Ich habe bestes Verständnis dafür, wenn halt eben Eltern sagen, dass ich bin überfordert mit irgendeiner Situation. Und wir dürfen gar nicht erst dazu kommen lassen, dass wir jetzt das Kind den Eltern wegnehmen, sondern wir müssen halt eben gucken, wie können wir das Kind unterstützen, dass es denen halt einfach an der Stelle irgendwo wieder besser geht. Das finde ich halt so den Ansatz. Das ist ja also das verstehe ich halt auch unter Piraten oder unter soziale Piraten Politik, dass wir eben da viel, viel mehr Wert auf Prävention legen und eben nicht erst das Kind ins Brunnen fallen lassen. Daniel, und dann gucken, was ich würde sagen, jetzt haben wir so eben unser Ziel erreicht. Wir haben nämlich eine etwas bessere Vorstellung von dem, was diese Pressemitteilung so hergibt, was du als familienpolitischer Sprecher bewegen möchtest und würde sagen, ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir noch einen angenehmen Arbeitstag. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gern. Dir auch. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.